Das Netz aus Forststraßen, auf dem Papa und Onkel Butch zum Gelassie Creek gelangten, existiert längst nicht mehr. Dort draußen gibt es jetzt eine Wohnsiedlung und einen Trailerpark, die beide Hemlock Run heißen. Auch die alte gemeindefreie TA-90 gibt es nicht mehr. Heute ist sie die Gemeinde Pritchard, nach einem lokalen Helden, der in Vietnam gefallen ist. Auf Landkarten und GPS-Anzeigen existiert der 30-Meilen-Wald weiter, aber in Wirklichkeit ist er auf höchstens 10 Meilen geschrumpft, vielleicht auf nur 5. Die baufällige Brücke ist längst abgebrochen, aber ein Stück weit bachabwärts gibt es eine neue, die etwas schmaler, aber dafür stabiler ist. Ihre Existenzberechtigung bezieht sie von der Baptistenkirche Grace of Jesus, die in Pritchard am Bach steht. Ich fuhr über diese Brücke und stellte den Wagen auf dem Parkplatz vor der Kirche ab, obwohl der Gelassie an diesem Tag so wenig Wasser führte, dass ich ihn fast zu Fuß hätte überqueren können, wenn ich daran gedacht hätte, meine Gummistiefel mitzunehmen. Ich folgte dem anderen Ufer bachaufwärts und stieß nach einiger Zeit auf die tief in Unkraut und Farn gesunkenen Widerlager der alten Brücke. Nach kurzer Suche entdeckte ich den stark mit Unterholz und Brombeeren überwucherten Weg zur Hütte. Bezeichnet wurde er durch ein Schild mit der Aufschrift »Betreten und Jagen auf Anordnung des Forstamts verboten«. Ich stapfte vorsichtig, weil ich die verschiedenen Giftsumacharten fürchtete, durchs Unterholz weiter. Eine Viertelmeile, hatte Papa geschrieben, und ich wusste von früheren Besuchen, nur wenigen, weil ich kein Interesse daran hatte, auf Lebewesen zu schießen, die nicht zurückschießen konnten, dass das ungefähr stimmte. Ich kam zu einem versperrten Tor, an das ich mich nicht von früher erinnern konnte. Dort war ein weiteres Schild angebracht. Es zeigte einen Mann mit Hund über den Worten, ob Mann oder Hund, meide meinen Grund. Einer von Papas Schlüsseln sperrte das Tor auf. Hinter der nächsten Biegung stand die Hütte. Sie sah verwahrlost aus. Das Dach hatte nicht unter den jahrelangen Schneefällen nachgegeben, weil es teilweise von den alten Tannen ringsum geschützt wurde. Aber es war in der Mitte eingesunken und würde nicht mehr lange halten. Die früher braun gestrichenen Bretter der Holzverschalung waren zu einem undefinierbaren Grau verblasst. Die Fensterscheiben waren von Schmutz und Blütenstaub blind. Die alte Hütte wirkte in jeder Beziehung verlassen, aber sie war anscheinend nicht geplündert worden, was ich als eine Art Wunder empfand. Mir fielen Zeilen aus einem alten Gedicht ein, das ich vermutlich an der Highschool gelernt hatte, »Zieh dreifach um ihn einen Kreis, mit heil'ger Furcht dein Aug verschließ.« Ich fand den richtigen Schlüssel an Papas Schlüsselbund und ging hinein zu Moder und Staub und Hitze. Und zum Getrippel, Getrappel der jetzigen Bewohner, Mäuse oder Backenhörnchen, vermutlich beides. Auf dem Esstisch und teilweise auf dem Fußboden lagen Bicycle-Spielkarten, wie durch den Luftzug aus dem offenen Kamin verstreut. Mit genau diesen Karten hatten mein Vater und sein Freund einst Cribbage gespielt. Vor dem Kamin lag fächerförmig ausgebreitet Asche, aber es gab keine Graffiti, keine leeren Dosen oder Schnapsflaschen. »Um dieses Haus sind 3 Kreise gezogen worden«, dachte ich. Ich sagte mir, »Ich schalt mich, das sei lächerlich, aber vielleicht war's das nicht. Die beiden Hemlock-Run-Siedlungen waren nicht weit entfernt, die Kids hatten den Wald bestimmt bis hierher erkundet, und das Schild, ob Mann oder Hund, meide meinen Grund, hätte die bestimmt nicht ferngehalten, aber irgendwie waren sie anscheinend doch ferngehalten worden.« Ich betrachtete das Sofa. Wenn ich mich jetzt draufsetzte, würden Staubwolken aufsteigen und womöglich Mäuse flüchten, aber ich konnte mir einen blonden jungen Mann vorstellen, der dort saß, ein Unbekannter, den Onkel Butch mit Sternen als Augen gezeichnet hatte. Dass sich das wirklich ereignet hatte, war leichter zu glauben, seit ich hier draußen in der Hütte war, für die Papa und Onkel Butch einiges hingelegt hatten, damit sie bis zur Jahrhundertmitte erhalten bliebe, wenn auch nicht ganz unbeschadet. Viel leichter.